Loyolas Zeichen trägt er, der belgische Löwe, eingegraben auf der Brust. Mit gebeugtem Nacken, den göttlichen Ignatius von Weitem begrüßen, freut er sich, die geheiligten Füße lecken zu können. Genug der Stellen. Was ich vorgelegt habe, sind nicht mühsam herausgeklaubte Sätze, es sind recht eigentlich Stichproben. Wer sich durchgearbeitet hat durch den Folioband mit seinem Hasse gegen Andersgläubige und vor allem mit seinem endlosen Selbstlobe, mit seinen schwülstigen Gebeten zu Gott, Christus, Maria, alle auf den Ton gestimmt, wir Jesuiten sind begnadigt, heilig, vollkommen, mit seinem Ausposaunen der von Jesuitenorden vollbrachten Taten und guten Werke, und wer dabei sich vergegenwärtigt, dass dies alles Darstellung sein soll des Wesens und der Geschichte echter Genossen Jesu, der denkt an einige Jesu-Worte. Habet Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht wirket vor den Menschen, um angeschaut zu werden von ihnen. Wenn du Almosen gibst, posaune nicht her vor dir, gleich wie die Heuchler tun in den Synagogen und an den Ecken, damit sie geehrt werden vor den Menschen. Deine Linke wisse nicht, was deine Rechte tut. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die es lieben, an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie gesehen werden von den Menschen. Matthäus 6,1-5. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen, so sprechet, wir sind unnützige Knechte. Lukas 17,10. Im Lichte dieser und ähnlicher Aussprüche Jesu Christi erscheint die Hohlheit, ja die Lüge des Bildes des ersten Jahrhunderts der Gesellschaft Jesu handgreiflich und klar. Der Prachtband der Imagio ist ein erdrückender Beweis für die Richtigkeit der Ansicht des verhältnismäßig ehrlichen Jesuiten Cordara, der von seinem christlich-gläubigen Standpunkte aus in der Aufhebung des Jesuitenorden das über Hochmut und Stolz hereingebrochene Strafgericht Gottes erkannte, gemäß dem Schriftworte: Gott widersteht dem Hoffärtigen. 1. Petrus 5,5. Frauen. In den Satzungen und in der Geschichte des Jesuitenordens finden sich zwei Kapitel über ein und denselben Gegenstand, aber mit fast entgegengesetztem Inhalte: das Verhältnis des Ordens zu den Frauen. Während Jesus und seine Jünger in einfacher und natürlicher Beziehung zu den Frauen standen, während sie Frauengefolgschaft und Frauendienste harmlos zuließen, nimmt die Gesellschaft Jesu zur Frauenwelt theoretisch eine verschroben unnatürliche und praktisch eine egoistisch ausbeutende Stellung ein. Sie erblickt theoretisch im Weibe das gefährliche und geistig minderwertige Geschlechtswesen, um das herum Warnungstafeln aufzurichten sind. Praktisch behandelt sie das Weib als das leicht beeinflussbare, willfährige Geschöpf, dessen Ergebenheit hohen Wert für den Orden besitzt. Zunächst die in den Ordenssatzungen enthaltene Theorie. Jesuiten sollen nicht regelmäßige Seelsorge für Frauen und Nonnen übernehmen, wohl aber können sie ein oder das andere Mal, es heißt sogar bloß Semel, Nonnenbeichte hören. Beim Beichthören von Frauen soll man sich eher streng als vertraulich erweisen. Ist es nötig, außerhalb der Beichte mit Frauen zu sprechen, so soll dies an einem offenstehenden Orte geschehen und mit niedergeschlagenen Augen. Wenn jemand vom Oberen zum Beichthören von Frauen oder aus einer anderen Ursache zu ihnen geschickt wird, so soll der vom Oberen ihm beigegebene Begleiter, gewöhnlich ein Laienbruder, solange der Priester mit den Frauen zu tun hat, an einem Orte sein, von dem aus er die beiden sehen, aber nicht hören kann, was Geheimes gesprochen wird, soweit dies die Örtlichkeit zulässt. Lässt sie es nicht zu, so soll der Priester Sorge tragen, dass die Türe offen bleibt und die Zusammenkunft nicht an einem dunklen Orte stattfindet. Die Seelsorge einzelner Personen, zumal von Frauen, soll niemand der Unsrigen übernehmen, Regel 16-19 der Priester. Wenn sie, die Laienbrüder, bei Besuchen, besonders bei Frauenbesuchen, die Unsrigen begleiten, sollen sie sorgsam beobachten, was durch die Regeln für Priester vorgeschrieben ist. Außerdem sollen sie wissen, dass sie verpflichtet sind, sobald sie zurückgekehrt sind, dem Oberen, auch ohne dass er sie fragt, mitzuteilen, ob beim Besuche irgendwie gegen diese Regeln verstoßen worden ist. Regel 5 der Laienbrüder. Er, der Vorgesetzte, soll nicht gestatten, dass die unsrigen Frauen besuchen oder ihnen schreiben, außer in einem dringenden Falle oder bei Hoffnung großer Frucht. Und auch dann gestatte er es nur sehr erprobten und klugen Männern. Regel 72 des Vorstehers von Prozesshäusern und Regel 70 des Rektors. Die Vorschrift, dass der Begleiter des Priesters, der Frauen besucht oder Beichte hört, dem Oberen zu berichten hat, ob dabei die 18. Regel, die Anwesenheit des Begleiters während des Besuches der Beichte, beobachtet worden ist, soll so streng gehandhabt werden, dass der Obere demjenigen Begleiter, der die Berichterstattung unterlässt, als Buße 3 Geißelungen, auch eine öffentliche, auferlegen soll. Im Wiederholungsfalle muss er es dem General melden, der überlegen wird, ob solche Leute noch im Orden verbleiben können. Aus einem Schreiben des Ordensgenerals Aquaviva vom 13. November 1607.